Should I do it? Soll ich es machen? Soll ich in die Uhrzeit sagen? Okay, ich werde es tun. Es ist 7:07. HCL, guten Morgen, Deutschland. Mit dem Diebstahl zum Wochenende. Böse Jungs haben in Südfrankreich eine Hochspannungsleitung gestohlen. Ganze 18 Kilometer lang ist die Leine und rund 100.000 D-Mark teuer. Ein Fachmann meinte, der Coup muss mehrere Wochen gedauert haben. Der Tipp von der Guten Morgen Deutschland Redaktion: Passen Sie auf, wenn Ihnen jemand im Moment einen heißen Draht andrehen will. She's taking my time, convince me she's fine. But when she leaves, I'm not so sure. It's always the same. She's playing her game. And when she goes, I feel to blame. Why won't she say she needs me? I know she's not as strong as she seems. Why don't I see her cry for help? Why don't I feel her cry for help? Why don't I hear her cry for help? I wondered around von Rick Astley um 6:11. Und jetzt das hier. Die Weckwunschplatte. Einen schönen guten Morgen, Paulette Kirsch hier in Luxemburg. Guten Morgen. Und alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Schon wach, Paulette? Ja. Haben Sie sich diesen Tag nicht freigenommen zwischen Feiertag und Wochenende? Nein, leider nicht. Das heißt, Sie müssen gleich zur Arbeit noch? Ja. Aha, und da müssen Sie normalerweise immer so früh aufstehen? Ja, normalerweise immer. Na gut, also dann macht es ja auch nichts, wenn wir jetzt angerufen haben. Nein, nein, ich bin auf jetzt. Wie wird denn der Geburtstag gefeiert, Paulette? Oh, heute Abend. Ja, heute schon? Ja. Ja, klar, passt ja am Freitag ins Wochenende rein. Wie viele kommen? 10. Aha. Also im Ganzen 10. Und was haben Sie sich gewünscht? Oh, ich würde sagen, was von Elton John, glaube ich. Nee, das ist nicht richtig. Also dieses Mal kommt der Wegwunsch von Ihrem Mann, ne? Ja, von meinem Mann. Und er hat sich gewünscht, wir können ja noch ein bisschen rumraten. Ist ganz hoch in den Charts im Moment. Ja. Und also, oh, dann ist das von den Bee Gees, glaube ich. Exakt, genau. Secret Love ist es von den Bee Gees. Ah, oh, das ist schön. Paulette, einen schönen Geburtstag. Ja, danke vielmals. Und nicht so viel arbeiten heute. Nein, das mache ich, ja? Tschüss, Paulette. Ja, tschüss. When do I cry? This breaking heart just hurts me more when we're apart. And there are two of us with our secret love. Secret Love ist das, die Wegwunschplatte um 6:15 für die Paulette Kirsch hier in Luxemburg. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wir können auch Sie wecken, wir schmeißen auch Sie aus dem Bett zu Ihrem Ehrentag oder Ihre Freunde oder wen auch immer. Alles, was Sie tun müssen, ist uns eine Karte schicken an RTL Radio, Stichwort Wegwunsch in L2850 Luxemburg. Ganz einfache Adresse, RTL Radio, Stichwort Wegwunsch, L2850 Luxemburg. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer drauf und Ihren Musikwunsch. Das Original von Temptations, The Way You Do, The Things You Do, im Moment auch als Coverversion von UB40. You got a smile so bright, you know you could have been a candle. I'm holding you so tight, you know you could have been a handle. The way you swept me off my feet. You know you could have been some perfume. Well, you could have been anything that you wanted to, and I can tell. Ich sage nicht nur die Uhrzeit durch, es ist übrigens 20 nach 6. Ich sage Ihnen auch, die Sendung heißt Guten Morgen Deutschland. Und ich sage Ihnen auch noch, die beste Musik wartet nach der Werbung. Da haben wir ABBA mit Chiquitita zum Beispiel. Staubsaugersurfer. RTL Lifestyle. Täglich neue Trends. Von Montag bis Freitag. Von 12 bis 15 Uhr. Heute mit der Helga übrigens. Es ist 6 Uhr und gleich 22. Das ist wie versprochen ABBA und Chiquitita. Und bis RTL aktuell schaffen wir noch Smokey mit I Feel Love und vielleicht auch noch Eric Kamen mit Make Me Lose Control. Bis gleich. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. No hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and desert. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I. The sun is still in the sky. came tumbling down, and your love said no, not when would. All is gone, and it seems too hard to handle. Chiquitita, tell me the truth. There is no 26, Chiquitita oder zu Deutsch das Huhn Titus. Guten Morgen Deutschland. I was 5 years old when I first saw her face. I can see her now. Schoolyard was the place, and she took my breath away. 'Cause I felt love that day. Yeah. I was 10 years old when Mama said goodbye. I was just a boy. I saw my daddy cry. Took my breath away, 'cause I felt love that day. And I'm getting feelings that I can't control. Are you feeling the same? was my firstborn of the dreams that I had planned, and he took my breath away. Yes, I held love. RTL aktuell das Wetter. Um 6:30. Die Wetterlage ändert sich heute nicht wesentlich. Es bleibt bewölkt und zeitweise sonnig. Erst am Nachmittag verdichtet sich die Bewölkung. Am Morgen ist es bei 5 Grad noch relativ kühl. Die Tageshöchstwerte werden bei 15 Grad liegen. Es wird ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost. Gegen Abend ist mit gewittrigen Schauern zu rechnen. Und die weiteren Aussichten, es wird schlechter und die Niederschlagsneigung nimmt zu. Und die Wetterwerte von heute Morgen: Luxemburg, Saarbrücken und Trier 6, Köln 3 und Düsseldorf 7 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Etwas später als versprochen kamen wir dann zu Eric Carmen mit Make Me Lose Control. Es ist 6 und gleich 36 und das hier sind die Fine Young Cannibals. Der Titel heißt She Drives Me Crazy. Und 39, liebe Wiedergeborene, wir haben es heute mit einem widrigen Mond zu tun. Ich bin der Offi und ich erledige das mal gerade. Das RTL Tageshoroskop. der Bahn sind es um 6:45, The Rhythm of the Night. Vom Rhythmus der Nacht sollten wir uns so ganz langsam verabschieden, dann ist es schon hell draußen geworden und noch sieht es ganz gut aus, aber noch ein bisschen diesig, aber vielleicht haben wir heute Vormittag noch ein bisschen Sonne, heute Nachmittag, dann wird es etwas schlechter werden, aber dann mit Regen zu rechnen, vielleicht sogar mit Gewitter, warten wir es ab. Bisher vom Wonnemonat noch nicht allzu viel zu spüren. Der Kraft und kosmische Begegnungen mit außerirdischer Intelligenz. Kurz über alles, von dem Shakespeare sagt, dass unsere Schulweisheit es uns nicht träumen lässt. Rätsel dieser Welt mit Rainer Holden. Hier ist ein Rätsel, das wir lesen können. Es ist 6:47. Das ist unser Morgenschneider, lautstark wie immer. Das heißt nicht ganz so lautstark. Du kommst nicht so reingeplatzt wie sonst. Hm? Ach gut, erkannt. Sag mal, wenn ich dich so genau anschaue, Mike, du siehst schick aus heute Morgen. Schönen Anzug. Was ist das eine? Einer von Charmani? Nee, der ist von Bross. Aha, muss ja ziemlich teuer gewesen sein, der Zwirn. Hm? Naja, es ging so oft wie nur läppische 3000 Mark. Also was? Ist ein ziviler Preis für so ein schönes Teil. 3000 Kracher, sag mal, wo hast du die Asche her? Also, erzähl's nicht weiter, ich habe gestern einen Geldbeutel mit 15.000 Mark gefunden und weil kein Name drin stand, da habe ich ihn behalten. War der schwarz? Ja. Schneider! Ja, Offi? Den suche ich seit gestern verbissen. 15.000 Mark. Das ist meins. Dafür wollte ich meiner Frau ein neues Auto kaufen. Nee. Schneider. Nee, nicht schon wieder. Aber ganz genau. Raus. Ah. Hier sind die Rembrandts. Just the way it is, baby. Baby. It's Just the Way It Is, Baby, die Rembrandts, so in den Charts in Deutschland. Das hier ist Neil Diamond mit Beautiful Noise. Damit meint er die Geräusche auf der Straße. Den aktuellen Verkehrsservice gibt es gleich. Anschließend an die Themen um 7 und dann natürlich wieder wie gewohnt um 9:30 in Guten Morgen Deutschland. Und hier Neil Diamond. What a beautiful noise coming up from the street. Got a beautiful sound. Got a beautiful beat. It's a beautiful noise going on everywhere, like the clickety-clack of a train on a track. It's got rhythm to spare. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it fits me as well as a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise coming up from the park. It's the song of the kids, and it plays until dark. It's the song of the cars. Offensichtlich gibt es Probleme mit unserer Leitung nach Bonn. Die Themen am Morgen wären jetzt an der Reihe gewesen. Wir versuchen, die Leitung zustande zu bekommen. Im Moment klappt es wohl nicht. Lese ich Ihnen das Wetter vor. Die Wetterlage ändert sich heute nicht wesentlich. Es bleibt bewölkt und zeitweise sonnig. Erst am Nachmittag verdichtet sich die Bewölkung. Am Morgen ist es bei 5 Grad noch relativ kühl. Die Tageshöchstwerte werden bei 15 Grad liegen. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost. Gegen Abend ist mit gewittrigen Schauern zu rechnen. Die weiteren Aussichten, es wird schlechter und die Niederschlagsneigung nimmt zu. Und die Wetterwerte von heute früh: Luxemburg, Saarbrücken und Trier 6, Köln 3 und Düsseldorf 7 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Die A13 Richtung Oberhausen und in Richtung Arnheim wegen einer defekten Treibstoffleitung zwischen Hünxe und Dienstlaken Süd gesperrt. Reisende in Richtung Oberhausen werden gebeten, auf die U14, U15 auszuweichen. Verkehrsteilnehmer aus den Niederlanden auf die A57 oder A31. Die Umleitung in Richtung Arnheim ist ausgeschildert. A2 Hannover-Oberhausen zwischen Bad Eilsen und Bad Oeynhausen. Nebelbildung mit Sichtweiten um die 50 Meter. Bitte fahren Sie vorsichtig. Guten Morgen, Deutschland. One. Fünf Minuten nach sieben, hier ist die zweite Stunde von Guten Morgen Deutschland. Was hatten wir am Anfang? Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That. Und das hier ist die aktuelle Platte immer noch von Sting, All This Time. Ich heiße Stefan Ofiorowski, RTL, die beste Musik. Nach 7 RTL, guten Morgen, Deutschland. 1948 wurde der Staat Israel gegründet und nie wurde er von einem hohen sowjetischen Politiker betreten. Heute ist Premiere. Israel erwartet den Außenminister der UdSSR, Alexander Beznarek, zu Gesprächen über eine friedliche Lösung des israelisch-arabischen Konflikts. Bereits im Vorfeld wurde klar, dass Regierungen Israels und der Sowjetunion sehr verschiedene Auffassungen haben. Politische Beobachter erwarten bei dieser Konsultation deswegen keine bahnbrechenden Ergebnisse. Ulrich Sahm in Jerusalem, guten Morgen. Was soll denn dann rauskommen bei Beznareks Besuch? Ja, also zunächst mal, wie Sie das schon andeuten, es handelt sich hier um einen historischen Besuch. Und wie die Kinder freuen sich, die Israelis haben schon Fähnchen aufgehängt und bereiten sich auf die Ankunft, die historische Ankunft des sowjetischen Außenministers Beznarek in Jerusalem vor. Es gibt nun eine ganze Reihe von Fragen und die Israelis hoffen natürlich, dass Beznarek die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen ankündigen werde. Die diplomatischen Beziehungen sind 1967 nach dem Sechstagekrieg abgebrochen. Ansonsten gibt es eine ganze Reihe von Themen, die beide Länder sehr direkt interessieren. Sie sollten nicht vergessen, dass die Sowjets hunderttausende Juden herauslassen, die nun nach Israel einwandern. Es gibt zum Beispiel den Fall von Raoul Wallenberg, das ist ein schwedischer Diplomat, der geholfen hat, tausende Juden während der Nazizeit zu retten und der dann spurlos, mehr oder weniger spurlos, in KGB, KZs in der Sowjetunion verschwunden ist. Dies ist zum Beispiel ein moralisches Thema, das die Israelis aufwerfen wollen. Zum anderen ist es aber so, dass gestern Abend Bismarck nicht bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Jordanien mit König Hussein von Jordanien gesagt hat, dass er jedes Mittel, also auch das Mittel der Einwanderung, benutzen werde, um jeden Preis die Siedlungspolitik der Israelis zu beenden. Das ist ein Satz, der hier sehr schwer aufgestoßen ist und der nicht gerade gute Stimmung macht. Also viel Hoffnung klingt trotzdem drin. Kann die denn erfüllt werden? Ich weiß es nicht. Es ist nun so, dass viel über die Frage der diplomatischen Beziehungen spekuliert worden ist und das hat auch seinen guten Grund, denn letztlich, wer darunter leidet, dass es keine diplomatische Beziehung gibt, sind vor allen Dingen die Sowjets selber. Die Israelis bestehen ja darauf, dass die Sowjetunion nur dann oder erst dann sich an den Friedensverhandlungen und Friedensbemühungen beteiligen könne, wenn sie auch einen direkten Draht nach Jerusalem habe, nämlich diplomatische Beziehungen. Ohne das könne die Sowjetunion nicht vermitteln, nicht an dem Frieden teilhaben. Und ohne Israel läuft hier nun mal im Nahen Osten gar nichts. Denn es ist ja die eine Hälfte der Konfliktpartei, was übrigens auch zu erhöhten Augenbrauen geführt hat, als Bismarck in Damaskus vor zwei Tagen zu der fantastischen Erkenntnis gekommen ist, dass man doch bei einem Frieden in Nahost unbedingt auch Israel mit einbeziehen müsse. Es fragt sich, wie denn sonst, was er sich denn sonst denkt und wie ein Frieden ohne Israel etwa aussehen könnte. Mhm, völlig klar. Nochmal zurück zur Siedlungspolitik. Was erwartet denn Bismarck bzw. die Sowjetunion von Israel in dieser Richtung? Ja, dass die Israelis erstens die Siedlungspolitik sofort beenden, keinerlei neue Siedlungen errichten und möglicherweise vielleicht die Siedlungen abreißen. Ich meine, das ist natürlich etwas, was die Araber fordern. Nur als israelische Geste, nur weil Bismarck nicht jetzt mal für 6 Stunden, nicht mehr, nach Jerusalem kommt, dadurch wird er sicherlich nicht erreichen, dass die Israelis ihm hoch und heilig versprechen werden, keine Siedlungen mehr zu errichten, solange die Israelis dies nun als einen Kernpunkt ihrer rechtsgerichteten Ideologie, zumindest bei den Siedlern, betrachten. Mhm. Gibt es denn da überhaupt eine Möglichkeit, in diesen 6 Stunden so explizit darüber zu reden? Ja, ich weiß im Moment noch gar nicht, wie das Programm überhaupt aussieht. Sie dürfen nicht vergessen, dass in diese 6 Stunden zum einen eine Stunde Autofahrt vom Flughafen nach Jerusalem noch reingepresst werden müssen. Dann wird es Gespräche in Jerusalem geben. Es wird sicherlich eine Kranzniederlegung in Yad Vashem geben, was ja auch eine gute Stunde dauert. Dann wird es Gespräche mit Shamir und Levi, also dem Außenminister und dem Ministerpräsident, geben. Dann muss irgendwie eine Stunde lang der sowjetische Außenminister wieder zurück zum Flughafen, wo er eine Pressekonferenz abhalten wird. Es ist im Moment noch nicht klar, ob er zum Beispiel die Palästinenser sprechen wird, die sich ja regelmäßig mit dem amerikanischen Außenminister Baker hier in Jerusalem treffen. Also ist alles sehr eng, sehr kurz. Auch ein Grund für die Israelis, diesen Besuch etwas misstrauisch zu betrachten. Ulrich Sahm in Jerusalem, vielen Dank. Van McCoy und The Hustle in RTL Guten Morgen Deutschland um 7:18 Uhr. Jetzt ist unser Wunschtelefon für Sie geöffnet. Rufen Sie uns an 00352 1331 und wünschen sich Ihre Lieblingsmusik bei RTL. Sie können auch noch ein paar Grüße durchgeben. Sie können auch der Nadja zum Geburtstag gratulieren. Die ist nämlich am Telefon und hat heute Geburtstag. Aber schön geduldig sein. Sie wissen, Nadja ist ganz alleine hier am Telefoncomputer und muss immer so einen nach dem anderen rannehmen. Also wenn es mal länger klingeln sollte, nicht den Geduldsfaden reißen lassen, sondern dranbleiben. 00352 1331. Wünschen Sie sich Ihre Musik bei RTL. Rudolf, gib alles. Es ist gleich 7:24 Uhr. Sie können auch weiterhin anrufen. Unser Wunschtelefon ist für Sie noch geöffnet. 00352 1331. Die Telefonnummer, unter der Sie sich Musik wünschen können. Wir rufen Sie in der nächsten halben Stunde zurück. Und dann zeichnen wir das Ganze auf. Und dann können Sie sich Ihren Plattentitel wünschen, sich selbst im Radio hören und Freunde und Bekannte grüßen. Ist das nix? 00352 1331. Take on a tinker's train. Would you still find me? Oh, carrying the pots I made. Throw something behind me. If I work my hands in wood, would you still love me? Now answer me, baby, yes I would. Yes, I would, babe. Place you high above me. How would you miss your call about you miss your call the soft shoes are shining the soft shoes shining if I were a carpenter and you were a lady would you marry me anyway would you marry me anyway would you have my baby would you have my baby if I were a carpenter and you were a Wenn ich ein Teppich wäre und du eine Lady. Naja, also manchmal mit den Texten. 7:26 Uhr. Gut. RTL aktuell das Wetter. Ihr ganz privates um 7:30 Uhr. Die Wetterlage ändert sich heute nicht wesentlich. Es bleibt bewölkt und zeitweise sonnig. Erst am Nachmittag verdichtet sich die Bewölkung. Am Morgen ist es bei 5 Grad noch relativ kühl und die Tageshöchstwerte werden bei 15 Grad liegen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost und gegen Abend ist mit gewittrigen Schauern zu rechnen. Die weiteren Aussichten, es wird schlechter und die Niederschlagsneigung nimmt zu. Die Wetterwerte von heute Morgen Luxemburg, Saarbrücken, Trier 6 Köln 3 und Düsseldorf 7 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Die A3 ist in Richtung Oberhausen und in Richtung Arnheim wegen einer defekten Treibstoffladung zwischen Hünxe und Dienstlaken Süd gesperrt. Reisende in Richtung Oberhausen werden gebeten, auf die U14, U15 auszuweichen. Verkehrsteilnehmer aus den Niederlanden werden gebeten, die A57 oder A31 zu benutzen. Die Umleitung in Richtung Arnheim ist ausgeschildert. A2 Hannover-Oberhausen zwischen Bad Alsen und Bad Oeynhausen. Nebelbildung mit Sichtweiten um 50 Meter. Bitte fahren Sie vorsichtig. Die Schlagzeilen. Nahostreise. UdSSR-Außenminister Alexander Bessmertnich besucht heute Israel. Schon im Vorfeld kritisierte er Jerusalems Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten. Krisenprogramm. Die jugoslawische Staatsführung hat die Entwaffnung der Bürgerwehren und Polizeireservisten beschlossen. Dadurch soll ein Bürgerkrieg im Balkanstaat verhindert werden. Ostvisite. Bundeskanzler Kohl reist heute nach Halle. Er will sich vor Ort in den angeschlagenen Chemiewerken Wolfen und Buna informieren. Mehr dazu in unseren Nachrichten um 8. Und das war RTL Aktuell. Es ist 7.32 Uhr. Die besten Hits. RTL. Musik von den Bee Gees um 7.35 Uhr, Stayin' Alive. Und das hier ist was zum Schmusen mit den Mädels Glenn Medeiros und Nothing's Gonna Change My Love For You. If I had to live my life with without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You want to know my now, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my now, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know. Vor 8 RTL, guten Morgen, Deutschland. 22 Milliarden Mark soll er beiseite geschafft haben, das behauptet der Spiegel. Er habe mit Drogen gehandelt, lautet ein Verdacht der Berliner Staatsanwaltschaft. Solche Drogen, die die Behörden der damaligen DDR erwischten Schmugglern abnahmen. Er soll Erpresser sein. DDR-Häftlingen, die aus politischen Gründen im Gefängnis saßen, soll er die gesamte Habe abgeknöpft und gewinnbringend verkauft haben. Der Mann, der das alles getan haben soll, heißt Alexander Schalk-Golodkowski, Devisenbeschaffer der früheren DDR. Den Verdacht, dass er das alles getan hat, haben Staatsanwälte in Berlin. Sie untersuchen, welche Delikte die frühere SED-Führung begangen hat. Aber die Staatsanwälte sind unter Beschuss geraten. Sie seien zu langsam und womöglich zu schlampig. Das haben Bundestagsabgeordnete in Bonn gesagt. Am Telefon ist Berlins Justizsenatorin Jutta Limbach. Guten Morgen, was sagen Sie zu solchen Vorwürfen? Also das finde ich ungeheuerlich. Zunächst einmal, selbst der Spiegel behauptet nicht, dass Schalk-Golodkowski selbst 22 Milliarden beiseite geschafft hat, sondern er sagt, dass im Bereich der kommerziellen Koordinierung der Verbleib von 22 Milliarden aufzuklären ist. Das ist etwas ganz anderes, das zum Ersten. Die Staatsanwälte, die in der Arbeitsgruppe Regierungskriminalität arbeiten, das zum Zweiten, sind seit einem halben Jahr dabei, staatliches Unrecht einer Diktatur, die rund 40 Jahre gewährt hat, aufzuarbeiten. Und das tun sie mit aller Gründlichkeit und mit riesengroßem Fleiß. Der Haftbefehl gegen Honecker ist nach 2 Monaten bereits beantragt worden und der hat vorausgesetzt, dass einer dieser Staatsanwälte das Militärarchiv mehrere Jahrgänge der Protokolle des Nationalen Verteidigungsrats im Militärarchiv in Strausberg durchgearbeitet hat. Da liegt eine ungeheure Arbeit hinter, die sich offenbar der eine oder andere der Kritiker überhaupt nicht vergegenwärtigen kann. Was tun Sie denn gegen solche Vorwürfe? Wir versuchen, sie zu dementieren. Ich habe gleich, nachdem das also so über die Ticker gelaufen ist und auch ein solcher Kommentar im ZDF gemacht worden ist, eine dreiseitige Erklärung abgegeben, um einmal zu zeigen, was alles an Unrat aus der Zeit der DDR-Regierung auf der Berliner Staatsanwaltschaft lastet. Da kommen ja noch all die Rehabilitationsverfahren hinzu. Da kommen noch die Verfahren hinsichtlich der Ereignisse am 7. und 8. November 1989 hinzu. Da kommt die vereinigungsspezifische Kriminalität hinzu. Die Berliner Staatsanwaltschaft ist wirklich bis zum Rand ausgelastet. Und ich muss betonen, dass alle dort Tätigen bis an den Rande ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit tätig sind, um mit all diesen Aufgaben fertig zu werden. Mhm. Kommen wir mal zum Fall Schall-Golodkowski. Die Liste der Delikte, wegen der er gegen ihn ermittelt wird, ist ja nicht gerade harmlos. Untreue, Erpressung, illegaler internationaler Waffenhandel. Welchen konkreten Verdacht haben Ihre Staatsanwälte wirklich? Sie wissen, dass Sie ungefähr rund sieben Ermittlungsverfahren eröffnet haben und sich in diesen Verfahren bemühen, dahinter zu kommen, was eigentlich getan worden ist, in welchen Fällen Schall-Golodkowski tatsächlich eine Entscheidung getroffen hat, die dieses oder jenen Straftatbestand zum Gegenstand hat. Dabei muss man eines unbedingt wissen, dass ja dieser Bereich der kommerziellen Koordinierung bewusst desorganisiert gestaltet war und unter einer Geheimhaltungsmanie gewissermaßen gelitten hat. Das heißt, die Staatsanwälte hatten im Grunde genommen schon mehrere Wochen zu tun, um einmal eine Grundinformation darüber zu erarbeiten, wie dieser Bereich überhaupt funktionierte. Mhm. Frau Limbach, warum kommt er nicht wie jeder andere, gegen den ermittelt wird, in U-Haft, sondern darf weiter in seiner Villa wohnen? Weil der Erlass eines Haftbefehls zuallererst voraussetzt, dass ein dringender Tatverdacht besteht. Und all die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft haben bisher noch nicht zur Bejahung eines dringenden Tatverdachts geführt. Denn das setzt voraus, dass nicht etwa im Bereich der kommerziellen Koordinierung der Verbleib von Milliarden bisher noch nicht geklärt ist, sondern das setzt voraus, dass Herrn Schall-Golodkowski im Einzelfall nachgewiesen werden kann, dass er für eine Entscheidung verantwortlich ist, die wir als Untreue, als Hehlerei oder als Betrug begreifen. Und aufgrund der bisherigen Ermittlungen kann das nicht bejaht werden. Mhm. Glauben Sie denn, dass die weiteren Ermittlungen dann doch noch zu Ergebnissen führen, die dann zu einer Anklage reichen? Also auf solche Fragen wie glauben Sie, sollte eine Justizsenatorin gar nicht antworten. Ich kann Ihnen nur versichern, dass mit Hochdampf in diesem Bereich gearbeitet wird, dass endlich aus 6 Altländern auch Staatsanwälte, Wirtschaftsreferenten in die Arbeitsgruppe hineingegeben worden sind und dass hier gerade in diesem Bereich insgesamt 8 Staatsanwälte, Wirtschaftsreferenten und Kriminalpolizisten tätig sind, die aber sich erst einmal durch dieses Material, das sie schon weitgehend erarbeitet haben, aber bis zum Ende durcharbeiten müssen. Es kommen ja tagtäglich neue Hinweise auf neue Materialien. Sie sollten mal den Posteingang des Leiters der Arbeitsgruppe Regierungskriminalität und meinen eigenen sehen, um zu begreifen, wie langsam allmählich so Mosaikstück für Mosaikstück zusammengetragen wird, um überhaupt einmal diesen Funktionsbereich aus der DDR zu klären. Mhm. Schall-Golodkowski war nach allem, was jetzt über ihn bekannt ist, ein hoher Offizier des Staatssicherheitsdienstes. Hat er eigentlich noch Verbindungen zu anderen Stasi-Offizieren? Das können wir hier nicht beantworten. Mhm. Gut, und eine letzte Frage noch. Wissen Sie eigentlich oder haben Sie Informationen darüber, wie Schalk seinen eher gehobenen Lebensstil im Westen finanziert? Ja, mit Rücksicht auf die Vorwürfe, die in der Öffentlichkeit gemacht wurden, hat die Berliner Staatsanwaltschaft mit Hilfe richterlicher Beschlüsse einmal erkundet, wovon er lebt. Und sie hat auch da keinerlei konkrete Anhaltspunkte dafür gefunden, dass Schalk von Vermögenswerten lebt, die er strafbar dem Vermögen der DDR entführt hat. Er lebt zum Teil von Arbeitseinkünften seiner Frau, er lebt von Beraterhonoraren, er lebt von Interviewhonoraren, die offenbar gut bezahlt werden, und er lebt von den Zinsen großer Darlehen, die ihm von Freunden gewährt worden sind. Frau Limbach, ich danke Ihnen für das Interview. Senza una Donna, ein Duett zwischen Zucchero von Acciari und Paul Young um 7:53. Wenn Sie sich noch an die Bay City Rollers erinnern, das war damals sowas ähnliches wie heute New Kids on the Block. Ein kleines Wiederhören mit Ihnen und Ihrem Hit It's a Game gibt's nach der Werbung. Und 3 Minuten. Das Wetter. Die Wetterlage ändert sich heute nicht wesentlich. Es bleibt bewölkt und zeitweise sonnig. Erst am Nachmittag verdichtet sich die Bewölkung. Heute Morgen ist es bei 5 Grad noch relativ kühl, aber die Tageshöchstwerte werden bis auf 15 Grad steigen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost und gegen Abend ist mit gewittrigen Schauern zu rechnen. Die weiteren Aussichten, es wird schlechter und die Niederschlagsneigung nimmt zu. Der RTL Verkehrsservice. Wie werde ich die korrekte Uhrzeit wissen? How will I know? Whitney Houston, ganz einfach guten Morgen Deutschland. Es ist 8:08 und noch in dieser Stunde, noch in dieser halben Stunde können Sie einen tollen Preis gewinnen und zwar ein digitales Uhrenradio von Trimedia. Ein trierisch guter Preis aus einem trierisch guten Laden. Ein Uhrenradio mit 2 Wegzeiten, mit 2 Displays und vielen, vielen extra Funktionen. Dazu werde ich Ihnen gleich noch ein bisschen mehr sagen. Was gibt's denn als Dessert? Das weiß ich auch noch nicht so ganz genau, aber heute gibt's heute Abend wieder, glaube ich, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Also unser Uhrenradio im Schnipselspiel zu gewinnen nach dieser Platte. Bis gleich. From a distance, the world looks blue and green and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets and the eagle takes to fly. From a distance there is harmony, and it echoes through the land. It's the voice of hope, it's the voice of peace, it's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no bombs, and no disease, no hungry mouths to feed. From a distance, we Es ist 8:12. Um diese Information zu bekommen, musste ich auf unsere Studiouhr gucken. Sie können demnächst auf Ihr Supertech-digitales Uhrenradio gucken. Sogar zweimal, denn es gibt zwei Displays mit zwei Alarmzeiten, können sich zweimal wecken lassen morgens. Das ist schön. Einmal um 6 und einmal um 8:45 oder sowas. Es hat eine 24 Stunden rote LED-Digitalanzeige. Es hat Normalzeit, Alarmzeitanzeigen. Es hat eine Kalenderanzeige. Stunde, Tag, Minute, Monat ist einzustellen. Sehr einfach sogar das ganze Ding. Habe ich selbst ausprobiert. Es gibt einen Summer-Alarm oder einen Musikalarm. Sie können mit Guten Morgen Deutschland aufstehen, kein Problem. Zwei verschiedene Alarmzeiten sind einstellbar. Ein Nachwecksystem Snooze und Einschlaftimer Sleep sorgen dafür, dass Sie entweder rechtzeitig aufstehen oder schön einschlafen. Also, alles klar, dieses digitale Uhrenradio können Sie jetzt gewinnen, wenn Sie mir ganz einfach sagen, wie Interpret und Platte heißen von unserem Schnipsel. Naja, es ist wirklich nicht besonders schwierig. 00352 1331. Der 10. Anrufer heute Morgen hat die Chance, mit mir zu spielen. Noch läuft unser Schnipselspiel. Es ist 7:45. Sie können weiter anrufen und mir sagen, wie Gruppe und Platte heißt, die ich da eben vorgespielt habe. Und es geht immer noch um ein Supertech Uhrenradio. was für eine Platte. Mike and the Mechanics, Word of Mouth um 8 und 18 RTL. Die beste Musik und die besten Preise. Einen Beweis dafür gibt's nach der Werbung. Das, was den Stecker ausgenommen, Agentur war. Wahnsinn! Ganz richtig. Selbst auf Wahnsinnspreise gibt es 3%. Ja, wo denn? Du in Koblenz bei Komet, im FMZ an der B9 und in Trier bei Trimedia Südallee 36. Wo? Bei Komet in Koblenz und Trimedia in Trier. Wo denn sonst? 20 nach 8, RTL, guten Morgen Deutschland. Am Telefon ist der Georg Kuhn aus Dillingen. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Das glauben wir auch so. Guten Morgen, Georg. Guten Morgen. Georg, wie heißt diese Platte? Nochmal? I Wanna Hold Your Hand von den Beatles. Wow, gewonnen! Exakt, genau. Sind Sie Beatles-Fan, Georg? Nicht nur. Nicht nur, aber Sie mögen die Beatles auch. Ja, klar. Ah, okay. Dass Sie die Beatles so gerne mögen, das verhilft Ihnen zu einem digitalen Uhrenradio. Ist das in Ordnung? Wunderbar. Ja, Sie können das brauchen, hoffe ich. Wie stehen Sie zurzeit auf? Ach, ziemlich gut. Ja, mit was lassen Sie sich denn wecken? Normalen Wecker. Aha, den werfen wir jetzt an die Wand und benutzen das Supertech-Uhrenradio mit 2 Weckzeiten. Machen wir. Okay. Ich bedanke mich fürs Mitmachen, wünsche viel Vergnügen mit unserem Preis von Trimedia. Und ein schönes Wochenende, Georg. Dankeschön, gleichfalls. Bis bald, tschüss. Tschüss. Und hier gibt's das Schnipsel in voller Länge, die Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Und I Wanna Hold Your Hand um 8:24 im RTL-Schnipselspiel. Tja, das Uhrenradio ist weg, das ist Pech, ne? So kann's gehen. Aber Sie können noch mehr gewinnen heute um 13:50. Bei der Helga im Lifestyle-Gewinnspiel gibt's ein Kosmetik-Set zu gewinnen. Oder dann gibt's 2 tolle Spiele im RTL-Feierabend um 16:40 die Entenjagd um ein RTL-Musikpaket. Oder im Quiz mit der neuen Revue gibt's 200 Mark. In diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unseren Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Weil wir als Paar zusammenleben und noch immer ohne Trauschein sind. Hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man abgestimmt. Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun, ziehen Sie hier aus. Hey, hey, hey. Denn eine wilde Ehe, das passt nicht in dieses ehrenwerte Haus. Es haben alle unterschrieben, schau dir mal die lange Liste an. Die Frau von nebenan, die ihre Lüge nie für sich behalten kann. Und die vom Erdgeschoss tagtäglich spioniert sie jeden aus. Auch dieser Kerl, der seine Tochter schlägt, spricht für dies ehrenwerte Haus. Und dann die Dicke, die den Hund verwöhnt, jedoch ihr eigenes Kind vergisst. Der Alte, der uns stets erklärt, was hier im Haus verboten ist. Und der vom ersten Stock, er schaut die ganze Zeit zum Fenster raus. Und er zeigt jeden an, der mal falsch parkt vor diesem ehrenwerten Haus. Der graue Don Juan, der starrt dich jedes Mal im Aufzug schamlos an. Die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer einziehen kann. Auch die von oben, wenn der Gasmann kommt, zieht sie den Schlafrock aus. Sie alle schämen sich für uns, denn dies ist ja ein ehrenwertes Haus. Wenn du mich fragst, diese Heuchelei halt ich nicht länger aus. Wir packen unsere sieben Sachen und ziehen fort aus diesem ehrenwerten Haus. Oh no. verkennen bei der Bruce am Klavier. Bruce Hornsby on the Valley Road um 8.36 Uhr. Mike, kannst du eigentlich singen? Oh, das geht, so. Mach mal, versuch mal. Nee, vor allen Leuten hier. Ja, mach mal, komm. Nochmal, noch so, mehr so. Ha. Ja. Ha. Ja, noch das letzte Mal, jetzt, komm. Also, und. Mal. Ha. Girls, girls, girls, girls, girls. Well, yellow, red, black, or white, add a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, they made them up in Hollywood and put them into the movies. Those lovely photographic splendors in and out of magazines. Miss World and Beauty Queens falling in love with the real big spenders. But although their world may be frantic, they're still romantic in their own way. Don't sit twiddling your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up and find those pretty girls. But don't rush, keep it nice and gentle and sentimental. Well, that's certainly no. Girls full of emotion, stepping on that snow boat to China. And next door in Japan, they know how to please a man, dropping in for tea with my geisha. They've got that old-fashioned feeling when it comes to pleasing. They know their way. Top on, the world is swinging. Don't sit twiddling your thumbs. Get up. Those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up, find those pretty girls. But don't rush, keep it nice and gentle and sentimental. Well, that's certain. Moment when you draw back the curtain. Hop on, the world is swinging. Don't sit till your thumbs. Get up, and eat those pretty girls. 20 vor 9. Jetzt wird's unanständig, aber ich kann nichts dafür, weil Sailor singt Girls, Girls, Girls und am Telefon ist der Typ mit so einem langen Rüssel. Guten Morgen, Karlchen. Ja, moin auch. Hübscher Titel war das da eben, du. Ja, ne, mit den Mädels drin und so. Hört man gerne. Ja. Ist man gar nicht gewohnt bei euch, so ein anspruchsvolles Programm. Pass mal auf, Karlchen, noch so ein Spruch und wir machen das hier wieder und ich spiele Musik und so, du weißt schon, ne? Ja, sehr gut, bitteschön, dann kriegst du mich als angepasst. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Ornowski. Ja, guten Morgen. Dingens, ach Karlchen. Ja. So, nee, jetzt aber nun wollen wir mal wissen, was im Fernsehen läuft, oder? Möchten Sie etwas hören aus dem RTL-Freitagsprogramm, was heute Abend bei RTL Plus angeboten wird? Karlchen, ich entschuldige mich in aller Form, ja, sei wieder der Alte. Ja, nicht so ein Schiedkram okay. Und so, gut, kriegst du ja angeboten. Ja, nee, Fernsehen ist ja angesagt heute, weil heute ist ja, wie gesagt, am Freitag, ne? Gestern war Vatertag und die ganzen Jungs waren ja unterwegs, vor allem die keine Väter sind oder vor allem hoffen, nie einer zu werden, nicht, man weiß es. Und die haben natürlich noch einen dicken Kopf und die sind froh, wenn sie heute wieder bei Muttern sitzen können, also deswegen vielleicht ein bisschen Fernsehen. Ja, fängt an mit einer Serie, heute zurück in die Vergangenheit, aber nehmen wir mal die Hauptdinger, ne? Jo. Die Hauptdinger, das ist also, heute ist Serientag bei uns, ich sehe das gerade hier, so ein Sheet auch. Na gut, also 20:50 Airwolf, 21 Uhr Klassenlotterie, das ist eine oh Gott, da ziehen die tatsächlich vor der Kamera irgendwelche Lose. Das ist eine Programmplanung. Dann kommt Mord ist ihr Hobby, 22:10 Uhr, auch eine Serie. 22:05 Uhr Anpfiff ist auch eine Serie. Mhm. Dann kommt Tutti Frutti, das ist auch eine Serie und ist der Freitag gegessen. Ein Riesenfreitag, der 10. Mai bei RTL Plus, wollen wir lieber Samstag gucken. Sag mal, ich muss ja mal zwischendurch eine Frage stellen, Karlchen. Welche? Man behauptet, dir würde diese 3D-Brille nicht stehen. Das ist erstens falsch und zweitens richtig insofern, als dass ich sie einmal ausprobiert habe und mir gesagt habe, für so einen Schnickschnack gibst du keine Mark aus. Was gibt's denn morgen bei euch? Morgen, das ist Samstag, das ist denn ja schon ein bisschen was Netteres, ne? Anpfiff, Fußball-Bundesliga, Schüsse im Dreivierteltakt. So Hallo? Ungefähr? Ja, ungefähr so. Ungefähr ja. So. Mhm. Obwohl, das war schon fast ein bisschen Golfkrieg. Gut, aber 20.15 Uhr Schüsse im Dreivierteltakt, prima Sache. Dann alles nichts, oder? Mit Hella von Sinn, Hugo, Egon Balder. Da ist die Anita Kupsch zu Gast, weißt du? Das ist die, die früher Raumschiff Enterprise mit dem engen Kostüm immer alle Jungs verrückt gemacht hat. Ehrlich? Ja, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und um 23 Uhr gibt's auf der Alm, da gibt's keine Sünde. Das spricht man anders aus. Die Alpenländer sagen, auf der Alm, da gibt's keine Sünde. Ne? So, ja, das, genau, das war Oton Süd. Ne? Richtig, genau, ja, richtig. Was kann man mit der Sennerin alles machen oder so ähnlich, ne? Ja, Samstag vielleicht ganz kurz, Sonntag, wenn du noch einen Tipp haben willst, da haben wir eine geile Reise, weil ein Tag wie kein anderer, da geht das mit der Europa. Du kennst diese riesengroßen Luxusdampfer, ne? Ja. Die spanische, portugiesische Küste rauf und runter. Susanne Kronzucker war an Bord, ich bin in dem Studio und ja, also wird eine geile Geschichte, sag ich dir. Ja, feine Sache. Ne? Und danach gibt es dann auch so einen Tag, so wunderschön wie heute, Muttertag mit Heino in Worpswede, mit Maria Sebald und Maria Margot Hellwig und ja, das. Die ist ja auch schon wichtig, ne? Hast du schon was für den Muttertag gekauft, Karlchen? Ich habe ein paar Blumen geschickt. Ja, wie üblich. An 21 Adressen. Naja, okay. Ich dachte, du wüsstest nicht, wer dein Vater ist, aber das ist das andere. Das wüsste ich schon, aber ich weiß nicht, wen ich alles zur Mutter gemacht habe. Du weißt ja, schlage nie ein Kind im Ausland. Das könnte dein eigenes sein. Oh, Karlchen. Mach Musik, Musik. Mach ich auch. Mutter. Wilson Phillips, Jörn Love. Tschüss, Karlchen. Tschüss. Wilson Phillips, You're in Love, aktuelle Platte, nicht mehr Nummer 1 in den Staaten, aber immer noch ganz hoch in den Top 10 platziert. RTL, die beste Musik. RTL, täglich auf UKW 88.9. Wenn's dir gefällt, ich bin der, der nur singt, was du bestellst. Ich bin 90 kleines Radio und heißt RTL. Ja, das bin ich, Baby, Baby, Baby, Baby. Das bin ich, das bin ich. Und ich bin Stefan Ofiorowski. Es ist 9:04 und es geht heute. Ih, was ist das für ein Geräusch? Schneider, was machst du da? Was? Sag mal, bist du eigentlich noch ganz dicht? Wieso? Du kannst doch nicht mit dem Filzstift hier in unseren Studiowänden rumkritzeln. Hör auf! Freilich kann ich, Offi. Das siehst du doch. Mickey Mäuse zeichnen, ja. Du bist echt nicht schwer. Komm doch mal rum, probier's aus. Das macht Spaß. Vor allem, wenn Chef viel mehr auf Asterix steht. Also, du bist wirklich blöd. Tut mir leid. Du, das ist normal. Moment. Das muss ich fragen. Das ist mein Ausdruck der Loyalität gegenüber Mickey Maus, Donald Duck, Goofy, Daisy Duck, Tick, Trick und Track, Gustav Gans. Das musst du mir erklären. Loyalität, was soll das? Hä? Wie kommst du auf den Trichter? Kennst du Featherston? Nein. Wahrscheinlich nicht. Ne? Das liegt in Neuseeland und da gibt es eine öffentliche Toilette. Und was hat das Klo mit unserem Studio zu tun? Langsam. Diese Toilette wurde von Disney-Figuren geziert, damit das Geschäft ein bisschen mehr Freude macht. Das weiß doch nicht, wahr? Ja, und da kam der kalifornische Disney-Konzern und hat den Comic-Schmuck dann verbieten lassen. So von wegen Urheberrechten und solche Sachen. Also die Disney-Firma sagt, ihre beliebten Figuren haben auf der Bedürfnisanstalt nichts zu suchen und ich bin mit Mickey und Co. jetzt solidarisch, die gehören schließlich überall hin, gell? Schneider. Warte, ich muss den Stift so machen. Und jetzt? Sag selbst, Raus. RTL, das Wunschtelefon. Ja, hier ist Susanne Weinert aus Bad Kreuznach. Ich grüße den Wolf.